1. Lob den Herrn. Glücklich ist der Mann, der ehrfurcht vor Gott seit und große Freude daran findet, nach seinen Geboten zu handeln. 2. Sein Nach kommen werden auf der Oder Einfluss und Markt gewinnen, die Generation der Aufrichtigen unter einem besonderen Siegen steht. 3. In seinem Haus hecht Wohlstand und Reichtum, waren sein Rechtschaffenheit und sein Gutter Ruf für alle Seiten bestehen bleiben. 4. Selbst in der Dunkelheit luchtet den Aufrichtigen ein Lichthaveer, die der gerecht durch Gnade, Barmherzigkeit und Fairness geprägt ist. 5. Es erget demjenigen gut, der großzügig handelt und anderen leidt, sofern sein geschäftlichen Angelegenheiten stets nach rechten Gesetz führt. 6. Ein solcher Mensch wird niemals eines wanken geraten, denn die Erinnerungen einen gerechten Menschen bleibt ewig im Gedächtnis der Leute. 7. Er muss sich nicht vor schlechten Nachrichten fürchten, die sein Haus fest entschlossen ist und er wohl Vertrauen in den Herrn setzt. 8. Sein Inneres ist gefestigt und frei von Angst, so dass schließlich mit Zuversicht auf die Niederlage seiner Widersacher blicken kann. 9. Er hat seinen Besitz großzügig verteilt und den Armen gegeben, weshalb sein Gerechtigkeit ewig bleibt und sein Ansehen in Ehren wächst. 10. Die Gottlosen werden dies beobachten und sich darüber argen, doch trotz ihres Zorns werden sie machtlos bleiben und ihr Wunsch werden unerfüllt werden.